Jim Braun. Millionen Menschen in meinem Land haben Vorfahren aus Deutschland. Seit die Europäer nach Nordamerika gekommen sind, sind immer auch Deutsche hierher gekommen. Vor allem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und nach den großen Kriegen im 20. Jahrhundert. Wir lieben die deutsche Kultur und das deutsche Essen. Wenn wir nach Europa fahren, dann besuchen wir fast immer auch Deutschland. Manche haben aber auch Vorurteile gegenüber den Deutschen wegen der Nazizeit. Naja, einige Deutsche haben ja auch Vorurteile gegenüber den Amerikanern.